meine Zuhörer. Das Entstehungsjahr der vierhändigen F-Moll-Fantasie von Schubert ist gleichzeitig sein Todesjahr. Merkwürdig berührt es, bei einem 32-Jährigen von Spätstil zu reden. Dass es aber ein solches Phänomen bei Schubert und Mozart gibt, die doch kaum das reife Mannesalter erreichten, deutet darauf hin, dass es etwas wie ein individuelles Bewusstsein, ein Überbewusstsein der zugemessenen Zeit gibt, auch wenn das Subjekt davon nichts weiß. Denn merkwürdig gleichen sich ja die Spätstile, auch wo sie durchaus nicht Altersstile sind. In seinem Beethoven-Buch meinte Rietzler, dass im Spätstil mehr und mehr das Zufällige verschwinde und das Zeitlose hervortrete. Hinzufügen könnte man, dass im Alter, das heißt nahe dem Ende, die sinnliche Gestalt ungenügender, hinfälliger wird und dass das Einzelne als bloßes Detail sich vergleichgültigt, dass aber der Kern des Ganzen, der Charakter, deutlicher erscheint. In musikalischer Hinsicht ist bei Spätstilen häufig ein Zerfall gerundeter musikalischer Form zu beobachten. Vieles gerät nun fragmentarisch. Bruchstückhafte Gestalt finden wir zunächst in vielen Fragmenten aus späterer Zeit bei Mozart, dem Schubert ja merkwürdig verwandt zu sein scheint, dann bei Beethoven, etwa in den Klavierbagatellen und auch in den Streichquartetten, und erst recht bei Schubert, mit dem der Begriff des Unvollendeten, Fragmentarischen, sich ja geradezu verbindet. Und doch scheint, wenn man etwa von Schuberts unvollendeter Symphonie spricht, in diesem Wort unvollendet der Begriff des Vollendeten, Vollkommenen, geheimnisvoll mitzuschwingen. Fragmentarisch, das meint aber nicht nur den äußeren, sondern auch den inneren Aspekt, den ein Werk bietet. Gerade im Abbrechenden, Zerklüfteten kommt das heraus, was man den Kern nennen könnte. Dieser ist in einem musikalischen Werk nicht eigentlich greifbar und doch das Wichtigste. Es ist die Kraft, der Strom von Intensität durch das Ganze, der Geist, der sich gerade im Zusammenhang kundtut. Je zerklüfteter der Verlauf in vielen der großen Spätwerke, umso stärker fährt der Energiestrom durch das Einzelne hindurch, vor allem auch durch die Pausen, die auf diese Weise mit expressiver Kraft aufgeladen werden. Und so scheint in solchen Werken der Zusammenhang nicht schwächer infolge der Unterbrechungen, sondern stärker. Und dieser Paradoxie gilt es im vorliegenden Werk der F-Moll-Fantasie Schuberts für Klavier zu vier Händen nachzugehen. Hören Sie hier das Werk in seinem Beginn. Bauernfeld, Schuberts Freund, schreibt am 9.5.1828: Heute hat mir Schubert mit Lachner seine neue wunderbare vierhändige Fantasie vorgespielt. Diese Fantasie scheint von vornherein zu den beliebtesten vierhändigen Klavierstücken Schuberts gehört zu haben. Noch heute ist es häufig, neben einigen Märschen und so weiter, das einzige bekannte vierhändige Schubert-Werk. Das ist eigentlich sehr merkwürdig, wenn man bedenkt, wie schroff und wie kompromisslos in diesem Stück die Kontraste aufeinanderprallen und wie weit entfernt von einem Ende gut, alles gut das Schlussfugato sich darbietet. Es wäre rezeptionsgeschichtlich sehr interessant, nach dem Grund für die Beliebtheit gerade dieses Werkes zu forschen, das dem Verständnis große Schwierigkeiten macht. Vielleicht liegt es am Thema, dessen sehnsüchtige Rufgesten sich so unmittelbar mitteilen. Das Thema ist zugleich Überschrift und Resümee des Ganzen. Es macht den Anfang, sein Rufen hallt durch die Mitte des Stücks und es wartet wieder am Ende. Ist das Ganze also nur ein Kreislauf oder hat der Prozess ein Ziel? Ehe wir ganz zu verstehen suchen, was sich zwischen Anfang und Ende hier begibt, versuchen wir mehrere Perspektiven der Anschauung. Erstens, wie verläuft das Werk? Das soll uns heute beschäftigen. Und nächstes Mal, welche melodischen und harmonischen Beziehungen treten besonders hervor? Und was für Zeitcharaktere prägen sich hier aus? Was sagt diese Musik über sich selbst hinaus? Diese Fragen bilden das Thema der zweiten Sendung. Der Formverlauf dieser F-Moll-Fantasie, den wir zunächst an uns vorüberziehen lassen, gab schon immer Rätsel auf. Er will sich im Grunde keinem konventionellen Schema wirklich anpassen. Offenbar steht er aber doch der Gestalt des viersätzigen Sonatenzyklus nahe. Der erste Abschnitt, quasi Fragment eines ersten Sonatensatzes, steht in F-Moll mit seinen zwei Episoden, zunächst der Exposition. Einiger Zeit folgt ein durchführungsartiges Gebilde. Ihm folgt in plötzlichem Fis-Moll ein zweiter Abschnitt, ein Satzfragment mit ouvertürenartigem Gestus. Als dritten Teil hören wir ein richtiges, ausgebildetes Scherzo. Und nach dem wiederholten Zitat des Anfangs macht dann das Fugato den Beschluss, das nur eine großartige Variante des Durchführungsteils im ersten Abschnitt ist, den wir soeben hörten. Und somit scheint sich die Gestalt kreisartig zu schließen. Aber man könnte nun sagen, dass Schubert sich zu diesem klassisch geschlossenen Zyklus, der das Vorbild ist, doch negativ verhält. Er präsentiert ihn als einen Zerfallenden. Einerseits tritt also gerade in diesem Werk das Bruchstückhafte bestürzend deutlich zutage. Fast könnte man Schubert hier als Vorläufer von Leos Janáček sehen, bei dem sich zuletzt keine melodische Phrase noch wirklich aussingen kann. Andererseits ist, wie ebenfalls bei Janáček, die vereinheitlichende Kraft überaus mächtig. Der Strom von Intensität ist nicht gebrochen, im Gegenteil, er ist gerade der Einspruch gegen alles Fragmentarische und er lädt noch die Pausen mit höchster Energie auf. Der tragende Widerspruch, die Aporie des Stücks, ist die Kraft der Einheit im Zerfall. Zum Sonatenschema hat Schubert ja ein widerspruchsvolles Verhältnis. Einerseits hat es sein Schaffen nicht weniger bestimmt als Mozarts und Beethovens. Zumal kannte er es in der beethovenschen Entwicklungsgestalt, wovon immer wieder in seinem Werk Reflexe zu finden sind. Andererseits widerstrebt aber diese Entwicklungstendenz Schuberts musikalischem Denken und wohl auch seiner Grundüberzeugung vom Unabänderlichen. Kristallisch nannte Adorno in seinem Schubert-Aufsatz solche Einfälle, die sich nicht entwickeln, sondern nur in immer neuem harmonischen Licht erscheinen, wie Gegenstände einer Landschaft. Beide Prinzipien sind unvereinbar. Und das zeigt ganz besonders Schuberts Spätstil. So kommt es zu Ungereimtheiten, zu Rissen und zu Brüchen, die den von Mozart oder den frühen Beethoven-Sonaten herkommenden so sehr befremden können. In der F-Moll-Fantasie wird gar nicht mehr der Versuch gemacht, die konventionelle Sonatenform zu retten. Sie tritt zwar noch einmal vollständig auf, aber gewissermaßen an der unverbindlichsten Stelle des viersätzigen Zyklus, dem Scherzo nämlich, das im späteren dreisätzigen Zyklus ja ganz entfällt. Die einzelnen vier Phasen, die den fragmentarischen Zyklus hier zusammenbilden, sind nicht als Sonatenform zu definieren, aber doch auf sie bezogen. Sie zeigen außer der dritten keine dualistische Thematik, wie sie sonst zur Sonate gehört. Gleichwohl folgen aber Expositionsteilen durchführungsartige Partien, die in eine Reprise münden. Von jeher ist nun der musikalische Moment, in dem die Durchführung endet und die Reprise wieder beginnt, ein großer musikalischer Augenblick gewesen, denn es verschränkt sich hier jedes Mal zeitlich Verschiedenes. Das Ende der Durchführung mit dem Wiederbeginn des Themas, es bilden sich gleichsam zeitliche Strudel. Ähnlich verhält es sich an den Enden der Phasen, die in den Anfang der neuen übergehen. Die sich gleichsam stauende Zeit wetterleuchtet an diesen Punkten geradezu gefährlich. Das Ganze scheint oft kurz vor der Explosion, dem endgültigen Auseinanderbrechen zu stehen. Und das Wunder in so einem Stück ist eigentlich der Zusammenhalt. Wir werden im Folgenden besonders diese Übergangssituationen in den einzelnen Phasen und zwischen ihnen zu betrachten haben. Fragmentarisches Wesen hat in diesem Werk auch das Detail ergriffen. Und so korrespondiert hier das Einzelne aufs Merkwürdigste mit dem Ganzen. Die melodische Urlinie des Hauptthemabeginns ließe sich etwa so vorstellen. Dies wird aber nun nicht in kontinuierlicher melodischer Linie entfaltet, sondern in vier Teile gespalten. In regelmäßigen Zweitaktern könnte das Ganze folgendermaßen lauten. Man mag an so einem kleinen Beispiel der Gewalt Schubertscher Erfindung ganz inne werden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass nun vom ersten und zweiten Fragment ein Takt sich nochmals abspaltet als erster quasi einsamer Ruf des Stückes. Diese Abspaltung scheint mir der eigentlich zukunftsweisende Einfall zu sein, denn er verändert schlagartig den Charakter des Ganzen. Es wirkt nun trotz seines liedhaften Wesens nicht mehr nur liedhaft, sondern auch wie Rufe, denen man nachhört. Der Rufcharakter bestimmt nun das ganze Thema und die Musik gewinnt dadurch einen großen Innenraum, Weite und Hall. Dieser Vortakt verändert außerdem die regelmäßige Zweitaktfolge zur Unregelmäßigkeit. Er stört gewissermaßen die Balance. Er verstärkt den sehnsüchtigen, bedürftigen Gestus dieser Melodie. Und wie wir schon sagten, ist damit hier schon eine Andeutung des fragmentarischen Verlaufs gegeben. Das Thema wird in diesen Spaltungen so wirklich Überschrift. Indessen ertönt sein Ruf nicht plötzlich und unvermittelt. Es gibt 1,5 Takte Begleitung vorher, die der erste Spieler zuweilen mit leiser Ungeduld abwartet. Was ist eigentlich der Sinn dieser gleichsam leerlaufenden Begleitung am Anfang? Man könnte sagen, eine Art Einstimmung, Einführung in den F-Moll-Raum. Aber doch auch noch Vorbereitung in einen viel präziseren Sinn. Denn der Ruf CFC, mit dem das Thema beginnen wird, ist in diesen 1,5 Takten schon 3-mal als Begleitung gleichsam unbemerkt erklungen, ehe das Thema ihn ausdrücklich zur Sprache bringt. So kann eine 100-fach gehörte, allgemeine Begleitfigur plötzlich zum Anlass eines ganz besonderen melodischen Einfalls werden. Es ist, als steige aus gestaltlosem Wogen jäh die deutliche Gestalt empor oder auch, als würde in diesem Augenblick aus Naturlaut Sprache. Nach einem späteren, ganz vergänglichen Aufscheinen von As-Dur schließt diese erste Phase in F-Dur. Nach all den fragenden Phrasenendungen scheint nun der Moment der Ankunft gekommen. Es fehlt buchstäblich nur noch der Schlussakkord, die erlösende Tonika, das Resultat des ersten Teils, mit dem man selbstverständlich rechnete. Da schlägt die Musik um ins vorige und anfängliche F-Moll. Eigentlich ist es nicht das vorige F-Moll, sondern nach dem F-Dur ein noch viel tieferer Fall. So verwandelt sich bei Schubert oft die Identität der Tonart. Hier beginnt der zweite durchführungsartige Teil des ersten Abschnitts. Zwar blickt man in dieser Durchführung vorwärts auf neue kontrapunktische Entwicklungen hin, indessen ist es wichtig, das plötzliche Forte nicht nur als Anfang, sondern gewissermaßen auch als ein Ende mit Schrecken, katastrophisch also, zu verstehen. Man erfährt so, dass schon der Anfang keine entspannte Lyrik war, sondern von untergründigen Spannungen belebt wird, die hier zutage treten. Denn jener Gedanke, der nun marschierend die Szene beherrscht, war ja bereits im Hauptthema mit enthalten. Bitte vergleichen Sie, es hieß im Hauptthema. Und es heißt hier. Das Besondere ist hier nicht die Variante an sich, sondern der Charaktergegensatz. Aus einer Sehnsüchtigen wird eine entschlossene Geste. Zugleich ist diese bereits die Ankündigung des späteren abschließenden Fugatos. Wie in einer Sonatenform, so folgt auch hier die Reprise, aber zunächst wie aus weitester Ferne in Desmoll. Doch erweist diese sich als scheinhaft. sie beginnt formal erst beim folgenden Themaauftritt. Für den Hörer bleibt fraglich, wann eigentlich die Reprise beginnt. Der traditionelle große Augenblick des Übergangs von der Durchführung zur Reprise wird hier ganz überspielt. Wir bemerken gleichsam zu spät, dass wir ja bereits die Reprise hören. Man kann das als ein Gegenbild jener Reprise als Resultat deuten, die wir so oft bei Beethoven finden. Die Coda der ersten Phase ist eine ganz und gar beruhigte Durchführungsvariante. Noch einmal verspricht die Musik endgültige Ankunft im F-Dur-Raum, verspricht es viel eindringlicher, wiegt den Hörer geradezu in Vertrauen. Kommt dann auch wirklich zum ersten Mal in dieser ersten Phase der Fantasie zu einem vollen Abschluss. Wanderer, du müder, du bist zu Haus. Aber sogleich wird dieses Haus wieder zerstört auf eine mutwillige, dem sogenannten guten Geschmack drastisch widerstreitende Art, indem auf jede Vermittlung Verzicht geleistet und F-Dur rüde nach Fis-Moll hinaufgedrückt wird. Die Liquidierung dieses F-Dur ist viel härter als der vorige Übergang von F-Moll nach F-Dur oder von F-Dur nach F-Moll, etwa deren Superlativ. Man kann dieses Fis-Moll für eine Verschärfung des vorhergehenden F-Moll halten, für eine Steigerung also, oder auch für eine Negation des vorigen, wie ja gewiss die Ruhe und Harmonie des Schlusses unmittelbar vorher von dem neuen Einsatz negiert wird. Auch dies Thema der zweiten Phase ist alles andere als liedhaft, aber ouvertürenartig im alten Sinn und gleichfalls aus riesig sich türmenden Fragmenten zusammengesetzt. Das Fragmentarische wird durch alternierenden Kontrapunkt im zweiten Klavier zwar überbrückt, aber umso beklemmender wirken gemeinsame Haltepunkte im Fortsetzungsteil, plötzlichen Stauungen, ja Erstarrungen gleichend. Ein völlig anderes Bild bietet sich nun in den gleichsam übereinander sich schichtenden, perspektivisch gegeneinander sich verschiebenden Akkordkomplexen. Das Grundprinzip, Übergänge als Abbrüche darzustellen, das musikalische Denken Schuberts hier bestimmt, zeigt sich nach dem Fortissimo-Ausklang des neuen, rhythmisch so scharfkantigen Themas. Wieder eine Pause, deren Charakter doppeldeutig ist. Zunächst hören wir dem vorhergehenden Akkordschlag noch nach, aber etwa in der Mitte der leergelassenen Zeitspanne verändert sich dann dieser Charakter zum Vorwärts hin, zur Erwartung. Und der Spieler müsste eine solche Verwandlung, wie Sie sie nachher in der Gesamtdarstellung hören werden, in der Qualität einer musikalischen Pause tief in seinem Körper spüren. Was nun kommt, ist trotz aller Erwartung doch Überraschung. Der Moment dieses Fis-Dur ist vielleicht der schönste, selbstvergessenste des ganzen Zeitverlaufs in dieser Fantasie, etwas wie ein reines Geschenk. Im Weiteren klingt es dann, als hole die Vergangenheit den utopischen Augenblick dieses Einsatzes wieder ein. Die Fortsetzung bemächtigt sich des Beginns und lässt ihn in immer höheren Wogenzügen untergehen. Die Konsequenz dieser Stelle ist abermals ein Abbruch, eine Pause, wiederum neuen Ausdrucks. Jetzt nicht mehr Nachhören oder Erwartung, sondern plötzlicher Hohlraum, Abgrund, Verstummen. Der Zusammenhang ist durch eine solche Pause zugleich unterbrochen und doch auch verstärkt. Aus der Sprachlosigkeit wird einmal vergeblich und dann nochmals angesetzt, um die Sprache gleichsam wiederzugewinnen. Es ist einer der tiefsten Risse, die durch dieses Stück gehen, und wieder liegt es am Übergang eines Durchführungsartigen zu einem Reprisenteil. Die Reprise, die bereits in der ersten Phase verhüllt und wie unmerklich eintrat, ist hier nur noch wie in weiter Ferne liegend artikuliert. Es ist gleichsam nicht das Thema selbst, sondern nur ein undeutliches Bild, ein Schatten von ihm, so wie es der von Schubert vertonte Heine-Text sagt, am fernen Horizonte erscheint wie ein Nebelbild die Stadt mit ihren Türmen. Doch dann rückt die Fortsetzung dieses Themas im plötzlichen Forte beklemmend nahe. Und wieder bricht sie am Ende dieses Fragments dominantisch ab. Diese eben gehörte Pause gleicht etwa, auf die Sprache übertragen, einem Doppelpunkt. Die ganze zweite Phase, die wir nun hinter uns haben, weist nicht einen einzigen Tonika-Vollschluss auf, sondern nur offene, dominantische Abbrüche. So ist hier die Spannung bis zum Äußersten gesteigert. Und die dritte Scherzo-Phase, die nun beginnt, ist die große Auslösung der im fragmentarischen ersten und zweiten Satz aufgestauten Energie. Dem trägt das Thema Rechnung. Es kadenziert nicht weniger als dreimal. Im Übrigen ist dies Thema der dritten Phase, also des Scherzos, nur eine Variante des Themas der zweiten Phase, was bei der Verschiedenheit der Charaktere sehr überrascht. Man kann das an den harmonischen Fortschreitungen klar erkennen. Würde man diesen Teil 3, den Scherzo-Teil, also der Fantasie, einzeln hören, so würde er weit harmloser wirken als in diesem Kontext. Man könnte vielleicht drauf kommen, ihn recht wienerisch, walzerhaft zu musizieren, und das klänge sogar recht angemessen, hätte man nur diesen Abschnitt im Blickfeld. Aber die Energien der vorherigen Sätze, die sich hier ausleben, bedingen ein schnelleres Tempo, stärkere Strömung, ein Drängen, das nahezu fluchtartige Bewegungen verursacht. Die Wiederholungen, die alle gespielt werden sollten, lassen im Ganzen jeden Teil dreimal erscheinen, sodass die Gegenstände, wie vom Karussell aus gesehen, ruhelos an uns vorüberziehen. Dabei ist der dritte Teil eine intakte Sonatengestalt. Der erste Scherzo-Teil umfasst die Exposition des ersten und zweiten Themas. Musik. Der zweite Teil dieses Scherzos bringt dann die große und sehr dramatische Durchführung aus dem ersten und zweiten Thema, wobei erstes und zweites Thema sich kontrapunktisch begegnen. Wieder ist hier auch der Übergang zur Reprise bemerkenswert, als diese nicht im Forte des Beginns, sondern im Piano eintritt. Keine Bekräftigung also, sondern eine Zurücknahme. In allen bisherigen Phasen ist die Reprise des Themas offenbar nie ein positives Resultat, verheißt nirgends Ankunft. Im Gegenteil, es ist, als entschwinde oder zergehe die erreichte Position jedes Mal, und das ist wohl hier der stärkste Kontrast in Schuberts Verhalten zur Sonatenform im Vergleich zu Beethoven. In vielen Schubertschen Scherzi, die sich in ähnlich drehender Bewegung befinden wie hier, ist das Trio der Grund des Strudels. In einer einfachen Melodie etwa kann Besinnung zurückkehren, oft ein Eingedenken der Themen des ersten Satzes. Doch nicht so hier. Dieses Trio zeigt den Strudel wirklich nur als bodenlos. Es ist, als übte keine Tonart noch eine Schwerkraft aus. Und so bietet dieser Ländler mit seiner freundlichen Jodlermelodik den seltsamsten Aspekt. Einerseits ist die Verknüpfung mit bodenständiger Folklore gar nicht zu verkennen. Andererseits aber ist die Harmonik alles andere als bodenständig. Wieder ist hier Janáček oder auch Bartók vorgeahnt und der Versuch, urtümlich und modern zu einer Einheit zu verschmelzen, zeigt schon hier seine Problematik. Ein Stück künstlerische Wahrheit liegt hier. Es gibt eben keinen Weg zurück zu urtümlicher Lebensform, schon für Schubert nicht. Der Übergang zum Finale, also der vierten Phase der Fantasie, die im Grunde eine variierte Wiederholung der ersten Phase ist, wird hier noch einmal zum großen Ereignis. Die harte Rückung von der ersten zur zweiten Phase, F nach Fis, wird hier rückgängig gemacht. Es geht nun von Fis zurück wieder nach F, Moll. Das ist aber wesentlich problematischer, denn das unmittelbare Nebeneinander von Musik in Fis und F, Moll entfärbt die Tonart F, Moll gänzlich. Alles kann dann ermattet und sozusagen zu tief wirken. Wenn nun auch gewiss ein Desillusionierungseffekt beabsichtigt ist, der Wiederbeginn in F-Moll erscheint ja als Rückversetzung in die Ausgangsposition, so wird doch die Gefahr des matten F-Moll-Klangs durch den melodischen Aufstieg in die höchsten Höhen, viergestrichenes C als höchster Ton, gleichsam kompensiert. Rückkehr? Ja, aber mehr zurückgeworfen werden in die Region des Anfangs. Im Fortissimo des wiedererscheinenden F-Moll hören wir etwas wie den Mut der Verzweiflung. An dieser Stelle ist nun die Pause, die noch durch eine Fermate unterstrichen ist, in ihrem Ausdruck wirklich ein Zusammensinken, Resignation vor dem Mythos des immer Wiederkehrenden, des Immergleichen, als dass das Thema nun erscheint. Es wiederholt sich nun die gesamte Exposition der ursprünglichen ersten Phase. Deren Durchführungsteil aber wird verwandelt zum großen Schlussfugato. Vergleichbar endet bekanntlich auch die Wandererfantasie. Der Hang zur Kontrapunktik, zu den sogenannten strengen Formen oder zum strengen Stil, ist ähnlich wie im Fall Mozart beim späten Schubert viel stärker als in seiner Frühzeit. Noch 1828 nimmt er Kontrapunktunterricht, freilich fand nur noch eine einzige Stunde statt. Wir können nur vermuten, was ihn an dieser Sphäre anzog. Während sonatenhaftes Geschehen sich auch dort dramatisch von Punkt zu Punkt bewegt, wo, wie hier, kein Themendualismus gegeben ist, ist fugierter Verlauf ja mehr Exegese, das heißt, etwas Feststehendes wird meditiert und in verschiedensten Perspektiven dargestellt. Es könnte nun sein, dass Schubert die stabilisierende, konstruktive Kraft der Fuge ganz bewusst gegen das Bodenlose seiner Harmonik und gegen die Labilität der Fantasiegestalt eingesetzt hat. Hier entsteht jedenfalls der Eindruck einer höchst fesselnden Balance. Das Fragmentarische zieht gewissermaßen sein Gegenteil, die in sich festgeschlossene Form, herbei. Dazu kommt, dass der Ausdruck des Unabänderlichen im sogenannten strengen Stil Schuberts tiefster Überzeugung wohl entsprochen haben mag. Der Gleichmut, den eine Fuge schon durch ihre Gestalt bekundet, mag Schubert als einzige Möglichkeit des Durchhaltens erschienen sein. Und der gleichmäßige Rhythmus fugierten Fortschreitens kommt dem durch so viele Werke hindurchgehenden Wanderschritt bei Schubert ja sehr nahe. Das Pathos, das sich das ganze Fugato hindurch bis zur groß herausgestellten Kadenz steigert, ist kein sieghaftes Pathos, sondern ein ganz und gar illusionsloses Pathos. Ein »So ist es«. Hören Sie nun zum Abschluss unserer heutigen Sendung die ganze Fantasie in F-Moll, original vierhändig, aus dem Jahre 1828 von Franz Schubert. Es spielen Renate Werner und Jürgen Ude. Thank you. Musik.